Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 4 Uhr mit Ilka Staroste. In Großbritannien hat die Polizei neue Details über den Mann bekannt gegeben, der den Tory-Abgeordneten Amos getötet haben soll. Demnach handelt es sich um einen britischen Staatsangehörigen somalischer Herkunft. Der Angriff fand während einer Bürgersprechstunde in einer Kirche in Lee-on-Sea in Essex statt. Der junge Mann wurde in Großbritannien offenbar nicht auf der Liste der Terrorverdächtigen geführt und auch nicht vom MI5, dem Inlandsgeheimdienst, beobachtet. Der 25-Jährige, der am Freitag festgenommen worden war, kann auf Basis der britischen Terrorismusgesetzgebung zunächst bis zum 22. Oktober von den Behörden festgehalten und befragt werden. In Lee-on-Sea haben gestern Abend mehrere hundert Menschen eine Mahnwache in Gedenken an den getöteten Abgeordneten David Amos abgehalten. Imke Köhler, London. Unionsfraktionschef Brinkhaus sieht CDU und CSU für die nächste Legislaturperiode in der Opposition. In einem Brief an die Fraktionsmitglieder, der der deutschen Presseagentur vorliegt, schreibt Brinkhaus, er strebe eine so wörtlich konstruktive und verbindliche Rolle in der Opposition an. Die inhaltliche Grundlage für die Ampel aus SPD, FDP und Grünen sei nicht stabil, so Brinkhaus. Nach 12 Tagen auf der internationalen Raumstation ISS will ein russisches Filmteam heute früh zur Erde zurückkehren. Die Raumkapsel mit einer Schauspielerin und einem Regisseur an Bord soll in der Steppe von Kasachstan landen. Sie werden von einem Kosmonauten begleitet, der seit April auf der ISS war. Der als Weltraumdrama angekündigte Film erzählt von einer Ärztin, die zu der Raumstation fliegen muss, um dort einem kranken Kosmonauten das Leben zu retten. In der ersten Fußball-Bundesliga haben sich Mönchengladbach und Stuttgart 1:1 unentschieden getrennt. Vorher hatte Union Berlin gegen Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. In der zweiten Liga spielten der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf 1:1 unentschieden. Was muss sich der Hamburger Sportverein über dieses Unentschieden ärgern und wie groß muss die Freude bei Fortuna Düsseldorf sein? Denn die Gäste haben sich hier im Hamburger Volksparkstadion ein 1:1 erkämpft, wonach es lange Zeit überhaupt nicht aussah. Denn der Hamburger Sportverein ging schon in der 20. Minute durch Robert Glatzel in Führung, in der 25. Minute dann der Platzverweis gegen Düsseldorfs Edgar Pripp, der zu heftig eingestiegen war, gegen Tim Leibold. So also die Fortunen in 65 Minuten in Unterzahl konnten dann aber in der zweiten Halbzeit tatsächlich ausgleichen. Aus Hamburg, Ina Kast. Das Wetter für Deutschland. In Küstennähe bewölkt mit etwas Regen, sonst halten sich lockere Wolken. Es kühlt auf 10 bis 0 Grad ab. Tagsüber ist es im Süden erst noch neblig, im Norden mehr Wolken, immer wieder fällt Regen, 10 bis 16 Grad. Am Montag im Norden Schauer, sonst oft sonnig. Am Dienstag zieht ein Regengebiet auf. Die Zeit 4.03 Uhr. So, Vorsicht auf der A60 Mainz Richtung Rüsselsheim. Zwischen Mainz-Spitz-Dreieck und Bischofsheim liegt eine Holzpalette auf der Fahrbahn. A1 Hamburg Richtung Lübeck. Da ist zwischen Hamburg-Oehendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost die Strecke nach einem Unfall gesperrt. A7 Hannover Richtung Kassel. Zwischen Rüdenharz und Sesenharz steht ein defektes Fahrzeug auf der mittleren Spur. A8 München-Stuttgart in beiden Richtungen zwischen Eichelberg und Kirchheim-Tech-Ost. Die Strecke nach einem Unfall gesperrt. Ausweichmöglichkeiten gehen über die U10 und U25. Denkt bitte an die Rettungsgasse. A8 Stuttgart Richtung München zwischen der Raststätte Grübingen Süd und Mühlhausen. Die Strecke wegen Tunnelwartungsarbeiten bis 6 gesperrt. A9 Halle-Leipzig Richtung Berlin zwischen Einfahrt Brück und Rastplatz Zauche eine ungesicherte Unfallstelle. A28 Oldenburg Richtung Leer zwischen Vilsum und Leer Ost die Strecke wegen eines brennenden Autos gesperrt. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und dem Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. A40 Duisburg Richtung Venlo zwischen Neukirchen-Flühen und Kerken. Die Strecke nach einem Unfall gesperrt mit mehreren Fahrzeugen. Der Verkehr wird abgeleitet. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Krefeld-Oppum und Meerbusch. Strecke wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen dicht. Und eine Warnmeldung für die Einwohner von Elsterwerda in Brandenburg. Da gab es einen Brand bei einem kunststoffverarbeitenden Betrieb. Deswegen starke Rauchentwicklung in Richtung Elsterwerda-Biela. Deswegen haltet bitte Fenster und Türen noch immer geschlossen. Die junge Nacht der ARD. Und ich bin hier am Start noch bis 6 Uhr. Markus Fröhle, mein Name.

Die junge Nacht der ARD. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see. But I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, that you'll never find another like me. Never find another like me. Like 4:13 in der jungen Nacht der AD. Kino. Große Duelle, ne? Das ist ja so mit der Kinostoff. Ich meine Godzilla vs. King Kong, Avengers gegen Thanos und jetzt gibt's seit Donnerstag das nächste Duell im Kino. The Last Duel heißt der Film. Kinomann Marcel Emmel, ich habe gesehen, das spielt im Mittelalter. Hab den Trailer mal im Kino gesehen. Aber wieso ist es das letzte, also The Last Duel? Ja, weil es einmal das letzte Duell dieser Art war und nach diesem Duell nur ein Mann übrig bleibt. Das muss geregelt werden. Ich fordere ein Duell auf Leben und Tod. Zwei Männer duellieren sich. Der eine wird der Vergewaltigung angeklagt und der andere ist der Ehemann des Opfers. Und dieses Duell ersetzt jetzt quasi ein Gerichtsurteil. Wer das Duell gewinnt, hat Recht. Das heißt, verliert der Ehemann des Opfers, bedeutet das im Umkehrschluss, die Frau hat gelogen und wurde nicht vergewaltigt. Oh wow, das klingt nach hartem Stoff und klar, Mittelalter. Sind große Schauspieler denn dabei? Matt Damon spielt mit, Ben Affleck auch, Adam Driver und auch Jodie Comer, die wir aus der Serie Killing Eve kennen. Und vor allem ihre Sicht ist so krass erzählt. Da hätte es diesen ganzen Schnickschnack mit diesem Ritter-Mittelalter-Kämpfen auch noch mit drin, ist überhaupt nicht gebraucht. Der ist zudem auch wirklich extrem heftig und hart. Das bringt dem Film überhaupt nichts. Ist jetzt aber halt nun mal dabei. Für mich ist es das unnötige Lowlight in einem wirklich ansonsten beeindruckenden Film mit großer, wichtiger Botschaft. The Last Duel. Neuer Film. Seit Donnerstag in den Kinos. Ich fand den Trailer ansprechend. Werden wir das Ding wahrscheinlich reinziehen. Jetzt neue Musik von Oliver Tree, Life Goes On. Baby, you're too controlling. I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't distract. like me, I'm a goner. I lost the, like, why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced entendre. Life goes on and on. Thank you. der ARD Seal Levels war das um 20 nach 4. Ein Song, der, ja, 2 Jahre nachdem er veröffentlicht wurde, erstmal so richtig abgeht. Das haben wir in letzter Zeit irgendwie häufig erlebt, dass Songs erst später durch die Decke gehen. Zum Beispiel bei Love Tonight von Shaws hat es auch 4 Jahre gedauert, jetzt 2 Jahre. Und zwar geht es bei dem Song um einen Song von einem nigerianischen Produzenten und Sänger. Hat einen Afrobeat-Song gemacht und der hat sogar einen Rekord gebrochen, weil keiner wusste, was ist das für ein Track. Aber er lief auf einmal immer mehr überall und die Leute haben ihre App rausgeholt, Shazam, und haben geguckt, hä, von wem ist das hier denn? Und das haben so viele Leute gemacht, dass ein Rekord aufgestellt wurde. Dieser Song ist der meistgetaggte Song bei Shazam. Es geht um Love Nwantiti von CK und El Grande Toto. Dieses Ding ist einfach jetzt mittlerweile komplett durch die Decke gegangen. Eben auch, weil der auf TikTok, wie das ja häufig so ist, neu aufgeblüht ist. Ist auch wirklich ein Song, der Bock macht. Hier ist jetzt Love Nwantiti von CK und El Grande Toto im North African Remix. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. My love ain't big, but don't eat me, I am so obsessed. I want to chop your heart. I need it back and it's real. But I make a deal. You're my love, one thing, thing. Me make a bad man. Chaque fois je sais te pister, baby. Sans vrai ma vie, je porte nage de l'air. Quand je rappe, quand je joue, faut que je fasse, baby. Quand je joue les cuisses, quand je décale la fiche. S'il ne vaut pas ton mec, ma guébarre, je chauffe mon fils. Tiens, moi, lui, dis que bras ou arf au fin. C'est comme t'hais, je n'ai aucun dire. Quand ça rafle, c'est la 10. C'est qu'on grippe, je rafle, trop de temps. On va y en parquer les cours. Là, ouais, d'être master, j'ai combat. L'envenez, ma baby, bon.

Brand ist gesperrt. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und dem Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten bis Montag früh dicht. A40 Duisburg Richtung Venlo zwischen Neukirchen-Flünen und Kerken. Die Strecke nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Krefeld-Oppum und Meerbusch wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Kommt gut an. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Und mit mir Markus Fröhle. Hello, schön, dass ihr am Start seid. Wir sprechen gleich über ein neues Gesetz in Kalifornien. Ja, da ist es nämlich so, dass in Zukunft so Babyprodukte, sowas geschlechtsneutral präsentiert werden müssen. Also nicht mehr hier blau für Jungs, pink für Mädels und so. Wie das genau läuft, das checken wir gleich. Nach der DSCA. Leute, kennt ihr diese Insta-Baby-Partys, bei denen irgendwie dann so Jungs alles in Blau bekommen und die Mädels kriegen alles in Rosa? Das ist mega Quatsch, mega veraltet, ne? Der US-Bundesstaat Kalifornien geht jetzt per Gesetz gegen diese Stereotypen vor. Also große Einzelhändler müssen bestimmte Produkte in Zukunft geschlechtsneutral präsentieren. Kollegin Katharina Wilhelm aus der Jungen Nacht ist für uns in Los Angeles. Was heißt das genau? Also, es geht darum, dass ab 2024 sehr große Supermärkte und Ladenketten verpflichtet werden, eine genderneutrale Ecke für Spielzeug anzubieten. Also, da steht dann nicht mehr explizit für Jungs und für Mädchen, sondern halt entweder wird da neutral gehaltenes Spielzeug angeboten oder Sachen, die speziell für Mädchen oder Jungs angeboten werden. Die sollen dann zum Beispiel nebeneinander stehen, dass es eben nicht mehr so die typische Jungs- und Mädchenecken gibt. Also, wenn wir mal in diesen alten Klischees denken, dann stehen da der Dino und der Monster Truck neben den Puppen. Könnte das auch in Deutschland kommen, beziehungsweise interessant werden? Ich bin gespannt. Also Kalifornien gilt ja mal ein bisschen so als Vorbild für Deutschland natürlich in vielen Sachen. Ich bin aber noch skeptisch, ob das wirklich kommen könnte, weil eben das aus meiner Sicht zumindest am Problem vorbeigeht, nämlich, dass die Hersteller ja nicht gezwungen werden, Sachen eher neutral anzubieten und nicht mehr so typisch für Jungs oder Mädchen. Ab 2024 müssen große Supermarktketten und Läden in den USA eine genderneutrale Ecke einrichten. Die Unterteilung in Mädchen und Jungen gibt es aber trotzdem noch. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ayy, staring at your dress cause it's see-through. Yeah, talking all the shit that you done been through. Yeah, say that you a lesbian, girl, me too. Ayy, girls want girls where I'm from. Hey, well, yeah, girls want girls where, hey, well, yeah. Girls want girls where I'm from. Yeah, yeah, girls want girls where, hey. Girls want girls where I'm from, ayy. Can I play a player, babe? I grew up with Dreya face. I done seen the realest ones come and leave a crazy way. Had to take my spot, it wasn't something they just gave away. Sorry to all my fans, they might have called me on a crazy day. Fuck you niggas thinking, trying to block me on a fadeaway. I been on that shit, I only vibe with a payday. Say you go that way, I guess we both go the same way. Girls want girls where I'm from. Yeah, yeah, where we both from, ayy. And you just got to Miami, need hotel rooms. Niggas told you that they love you, but they fell through. So you shot 42, cause you, ayy. And you throwing on that dress, cause it's see-through. Yeah, talking all the shit that you done been through. Yeah, texting me and say I need to see you. I don't know, I don't know. I might come, I might go, I don't know. I don't know. I might come, I might go. Staring at your dress cause it's see-through. Yeah, talking all the shit that you done been through. Yeah, say that you a lesbian, girl, me too. Hey, girls want girls where I'm from. Yeah, well, girls want girls where, yeah, girls want girls where I'm from. Yeah, girls want girls. Hey, yeah, girls want girls where I'm my from. My girl got a girlfriend. Ain't tryna be out of shape. What's the help on them curls? Then them gym don't work. Get surgery. I'll pay for that. My courtesy. Can't imagine no bitch curving me. I put in that work overly. I handle business. And I got two pretty bitches. Keep them up on fleek. They got matching bins and matching AP. Now they can really call each other twins. I'm cool with all the owners. They love me. So they gon' let us in and bring all of your peers. It look better with more people. We got hoes is getting heated. They gotta follow us in the Uber, my car filled up with shooters. It be lights, camera, action when you with us, it's a movie. I don't try my coupe to house parties, I'm tryna leave with two of them. Don't nobody know the shit that we do. She like eating pussy, I'm like me too. I can't wait to get out work to go and see you. Please bring your girlfriend along with you. Y'all been on my mind too much, like what the fuck is wrong with me? She said it's something about the way your girl just makes her feel. Whatever you been dreaming about, I swear to make it real. Just run around the town with me, then come lay down. I don't know. I might come, I might go, I don't know. I might come, I might go, I don't know. Staring at your dress cause it's see-through. Yeah, talking all the shit that you done been through. Yeah, say that you a lesbian, girl, me too. Hey, girls want girls where I'm from. Hey, well, yeah, girls want girls where. Yeah, well, yeah. Girls want girls where I'm from. Yeah, yeah, girls want girls where. Hey, well, girls want girls where I'm from. But I know you wanna roll with the gang, and I know you want the finest of things. Asking me about sex, settling down, cause you know that things are going. Die junge Nacht mit Markus Fröhle. 2 a.m. fading in the dark, like floating in the ocean. People need the poison. 3 a.m. you just touched my hand and made me lose my focus. I almost didn't notice. What you love me for. Mm-hmm. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear. Feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. Mütze Raffi. Das ist Raffaela Hen. Die macht Mucke schon seit 2-3 Jahren und ist mittlerweile richtig erfolgreich damit, obwohl sie erst 19 ist. Und ja, warum nennt sie sich Rote Mütze Raffi? Es ist einfach ihr Erkennungsmerkmal, ihr Markenzeichen. Die rote Mütze, manchmal ist es auch ein roter Hut. Und ihr kennt sie vielleicht auch hier aus der Jungen Nacht schon ein paar Mal gehört, zusammen mit Ailo, Tag ein, Tag aus. Du bist immer noch der Grund, warum ich wach lieg. Tag ein, Tag aus, aber macht nichts. Tag ein, Tag aus, aber macht nichts. Ja, bei Rote Mütze Raffi läuft's echt ganz gut. Sie hat jetzt vor ein paar Wochen auch den New Music Award gewonnen, den wir junge Radiosender jedes Jahr wieder verleihen. Da hat sie abgeräumt, hat sich gegen die Konkurrenten und Konkurrentinnen durchgesetzt. Ist auch einfach mal. Also, Rote Mütze Raffi macht einfach wirklich wahnsinnig gute Musik. Ich kann es nicht anders sagen. Sie hat einen neuen Song draußen, der ist jetzt am Freitag rausgekommen. Da geht es um eine Beziehung, die sie einfach nicht loslassen möchte, obwohl sie weiß, dass sie kaputt ist. Haben wahrscheinlich viele von uns schon mal erlebt. Und, hey, im Video dazu setzt Raffi die Mütze, die rote Mütze, auch mal ab. Ja, gab's vorher auch nicht schlecht. Jetzt hier Rote Mütze Raffi neu mit On-Off. Will ich vergessen, lenk mich ab mit deinem Typ. Weil du dich verstellst und tust, als würdest du nichts fühlen. Ich tu dasselbe, red mir ein, dass ich dich nicht lieb. Dass du mich nicht verdienst. Ich weiß, du hast viel Stress und machst dir Sorgen über Dinge, die du nicht ändern kannst. Oh. Markus Fröhle. Never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you know this is something bigger than us and be harmless. Give me a reason to believe it. Schönen guten Morgen. 4 Minuten, ja, sofort 3 Minuten. Vor 5 ist es am Sonntagmorgen hier in der jungen Nacht der ARD. Vor den Infos um 5 gibt es jetzt noch Return und die Nightcrawlers mit Friday. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then, it's Friday, Sunday. It's Friday then, it's Friday, Sunday. I'm gonna Saturday, Sunday, what?